Kapitel 2 – Die Anfänge. Was wir heute als Genovese-Familie bezeichnen, hatte einst verschiedene Erscheinungsformen, trug unterschiedliche Namen und wurde von einer Vielzahl interessanter Charaktere angeführt. In diesem Kapitel behandeln wir nun die früheste Erscheinungsform der Genoveses, ihren Gründer sowie die ersten Jahrzehnte des Bestehens der damals noch jungen Organisation. Der 107th Street Mob. Giuseppe Morello kam im Jahr 1867 in der Nähe von Palermo zur Welt und wurde schon früh in der sizilianischen Mafia eingebunden, da seine verwitwete Mutter einen bekannten Mafioso aus Corleone heiratete. Aus der Ehe seiner Mutter und seines neuen Stiefvaters gingen mehrere Halbgeschwister von Morello hervor, von denen drei, Vincenzo, Ciro und Niccolo, in Morellos frühe kriminelle Anfänge verwickelt wurden. Noch bevor er überhaupt einen Fuß in die Vereinigten Staaten gesetzt hatte, war Morello zu einem waschechten sizilianischen Mafioso geworden und geriet Anfang der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts erstmals in Schwierigkeiten. Die Behörden hatten die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Er sollte für zwei Verbrechen, an denen er beteiligt war, verurteilt werden: Mord und die Herstellung von Falschgeld. Morello war zu einem der engsten Vertrauten Paolino Strevas, einem Mafiaboss aus Corleone, geworden. Kurz nachdem Morello erfahren hatte, dass die sizilianische Polizei gegen Streva ermittelte, wurde der leitende Ermittler Giovanni Vella erschossen. Nachdem ein Zeuge ausgesagt hatte, Morello am Tatort gesehen zu haben, wurde er kurz darauf ebenfalls ermordet aufgefunden. Da alle Spuren eindeutig auf Morello wiesen, fürchtete auch er nun die behördliche Strafverfolgung. Irgendwann zwischen den Jahren 1892 und 1894 beschloss Morello also, von Sizilien in die Vereinigten Staaten auszuwandern, um sich einer Verurteilung entziehen zu können. Man nimmt an, dass seine Mafia-Verbindungen in Corleone bei der Koordinierung seiner Flucht halfen. Trotz seiner Flucht aus Sizilien verurteilte man Morello offiziell in Abwesenheit. Nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten reiste Morello zusammen mit einem Großteil seiner Familie auf der Suche nach Arbeit durch das Land. Nach einer Pechsträhne in Louisiana und Texas, bei der er nicht nur keine Arbeit fand, sondern auch an Malaria erkrankte, zog es Morello irgendwann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zurück nach New York City. Dort angekommen, beteiligte sich Morello an verschiedenen geschäftlichen Aktivitäten, die zunächst jedoch keine Früchte zu tragen schienen. Als er schließlich auf die Beine gekommen war, beschloss Morello, die gleichen Geschäftspraktiken anzuwenden, die er während seiner Zeit bei der sizilianischen Mafia gelernt hatte. Er gründete den 107th Street Mob, eine Gang, die in den italienisch geprägten Vierteln von East Harlem, der Bronx und Manhattan ansässig war. Diese Gruppierung gilt als die erste Manifestation dessen, was heute als Genovese-Familie bekannt ist, doch zunächst sollte sie als Morello-Familie bekannt werden. Während der nächsten Jahre beteiligte sich Morellos Gang an zahlreichen Geschäften, darunter eine Kneipe in Manhattan, Friseurläden und Schuhgeschäfte. Einer von Morellos bekannten Spitznamen, The Banker, deutet jedoch darauf hin, dass er höchstwahrscheinlich auch im Bereich Kreditwucher aktiv gewesen war. Zudem war die Morello-Familie an Raubüberfällen, Erpressungen und natürlich an Geldfälschung beteiligt. Die durch diese kriminellen Geschäfte erwirtschafteten Gelder wurden durch die legalen Geschäfte der Familie gewaschen, wodurch ein ganzes System der Geldwäsche entstand, das von zukünftigen Mafiafamilien im 20. Jahrhundert adaptiert werden sollte. Das Bündnis und die Verhaftung. Im Jahr 1903 heiratete eine ebenfalls in die USA ausgewanderte Verwandte Morellos, seine Halbschwester Salvatrice, einen anderen einflussreichen Mafiaboss aus Little Italy, dem italienisch geprägten Viertel Manhattans. Dies führte zu einem Bündnis zwischen Morello und seinem frischgebackenen Schwager Ignazio Lupo. Wie Morello war auch Lupo einst aus Sizilien in die Vereinigten Staaten geflohen, um einer Verhaftung wegen Mafiakriminalität entgehen zu können, und auch Lupo besaß eine Reihe von legalen Geschäften. Er wuchs zu einem der größten Importeure von Olivenöl und Zitrusfrüchten aus seinem Heimatland heran. Zufälligerweise war ausgerechnet der Zitrusfruchthandel in Sizilien neben dem Schwefelabbau eine der wichtigsten Einnahmequellen der sizilianischen Mafia. Es ist davon auszugehen, dass Lupos Exporteure auf der anderen Atlantikseite ebenfalls Verbindungen zur Mafia unterhielten. Gemeinsam bauten Morello und Lupo nun ihr Fälschergeschäft zusammen mit ihren anderen Unternehmungen aus. Sie hatten mächtige Mitglieder in die Familie eingebunden, darunter so bekannte Namen wie Joe Masseria und Sal D'Aquila, und waren berüchtigt dafür, dass sie die Leichen ihrer ermordeten Feinde in Holzfässern entsorgten. Die Familie wuchs nun stetig weiter und bereits 1905 war die Morello-Familie zur mächtigsten und einflussreichsten der sizilianisch geprägten Verbrechergruppierungen in New York aufgestiegen. Giuseppe Morello wurde auch zum ersten Capo di tutti capi, dem Boss der Bosse. Zuvor hatte Morello jedoch eine schicksalhafte Begegnung mit Joe Petrosino, einem Leutnant der New Yorker Polizei. Zusammen mit seinem Gangsterkollegen Vito Cacciofero wurde Morello von Petrosino verhaftet, weil er verdächtigt wurde, ein Geldfälschergeschäft zu betreiben. Morello wurde jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Einige Jahre später, im Jahre 1909, wurde Petrosino schließlich nach Sizilien entsandt, um als verdeckter Ermittler die mafiösen Verbindungen zwischen Palermo auf Sizilien und New York in den Vereinigten Staaten zu untersuchen. Eines seiner Hauptziele hatte darin bestanden, die Vorgeschichte der sizilianischen Einwanderer in Amerika zu beleuchten, um mögliche Vorstrafen aus der alten Heimat aufzudecken. Nach damaligem US-Recht konnten Einwanderer des Landes verwiesen werden, wenn sie in einer anderen Nation bereits zuvor Straftaten begangen hatten. Die US-Behörden wollten folglich auch jene kriminelle Vergangenheit von Personen im eigenen Land aufdecken, die im Verdacht standen, schon zuvor in das organisierte Verbrechen verwickelt gewesen zu sein. Wie sich herausstellte, traf genau dies auf Giuseppe Morello zu. Vielleicht hatte Petrosinos erster Fehler darin bestanden, den italienischen Behörden grundsätzlich zu misstrauen. Petrosino war selbst ein italienischer Einwanderer gewesen und vertrat die Ansicht, dass das italo-amerikanisch organisierte Verbrechen damit auch sein Erbe beschmutzte, weshalb er zu einer Art Kreuzritter gegen die Mafia wurde. Mit seiner allgemein zynischen Einstellung glaubte Petrosino, dass die italienischen Behörden entweder inkompetent waren oder tatsächlich direkt mit der sizilianischen Mafia in Verbindung gestanden hatten, denn wie sonst wäre es möglich, dass die Mafia derart florieren konnte? Während seiner kurzen Zeit in Sizilien lehnte er also jegliche staatliche Unterstützung ab. Sein zweiter, noch schwerwiegenderer Fehler hatte darin bestanden, anzunehmen, dass seine Ermittlungsziele keine Kenntnis von seinen Operationen haben würden. Wahrscheinlich befürchtete die Morello-Familie, dass Petrosino Morellos kompromittierende kriminelle Vergangenheit aufdecken würde und ergriff nun ihrerseits Maßnahmen. Die Morello-Mitglieder Antonino Passananti und Carlo Constantino kamen fast genau zum selben Zeitpunkt in ihrer alten Heimat auf Sizilien an, als auch Petrosino dort von Bord gegangen war. Das war kein Zufall gewesen. Bevor Petrosinos Ermittlungen etwas Handfestes ergeben konnten, wurde der New Yorker Leutnant im März 1909 in Palermo niedergeschossen. Obwohl Morello gleichzeitig seine Männer auf Sizilien hatte, ist nicht bekannt, wer die eigentlichen Angreifer waren, denn Petrosino hatte sich zahlreiche Feinde gemacht und seine Ankunft auf Sizilien war alles andere als unauffällig verlaufen. Obwohl Petrosino nun keine Bedrohung mehr war, ging Morellos Zeit als mächtigster Geldfälscher in New York dem Ende entgegen. Sowohl er als auch sein Partner Lupo wurden noch im selben Jahr, zum Ende des Jahres 1909, festgenommen und ein paar Monate später zu 25 bzw. 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Morellos Cousins, Fortunato und Tommaso, auch bekannt als die Lomente-Brüder, übernahmen 1910 in Morellos Abwesenheit die Kontrolle über die Familiengeschäfte. Der Mafia-Camorra-Krieg. Fortunato und Tommaso hatten während der ersten Jahre von Morellos Gefängnisstrafe die Leitung der Familie inne. Im Jahr 1914 wurde Fortunato jedoch erschossen, ein Jahr später war dann auch Tommaso an der Reihe. Niccolò, Morellos jüngster Halbbruder, übernahm nun bis 1916 die Führung der Familie, wurde während des Mafia-Camorra-Krieges allerdings ebenfalls ermordet. Eine blutige Fehde zwischen den Morellos und der Camorra, einer weiteren Verbrecherorganisation aus der italienischen Region Kampanien, war entstanden. Die Camorra ist unter den italo-amerikanischen kriminellen Gruppierungen einzigartig. Während die Familie sizilianischen Ursprungs immer eine streng hierarchische und klar definierte Führungshierarchie mit einem einzigen Boss an der Spitze hatte, besaß die Camorra eine viel lockerere und dezentraler organisierte Struktur. Die Camorra hatte nicht nur einen Anführer, sondern eine Art clanbasiertes Rätesystem, welches die Entscheidungen traf. Da die Macht in Organisationen wie der Camorra gleichmäßiger verteilt ist, sind sie in der Regel stabiler aufgebaut, da es weniger Anreize für Verrat und Intrigen gibt, um an die Spitze zu gelangen. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass diese Struktur aufgrund des Organisationsstils weniger machtvoll und damit normalerweise nicht imstande ist, die meisten Verbrechen auf höchster Ebene zu begehen, die von Mafiafamilien begangen werden können. Aus diesem Grund wurden die meisten berüchtigten und hochkarätigen Raubzüge, Betrugsfälle und Morde nicht von der Camorra, sondern von mächtigen landesweiten Mafiafamilien verübt. Strukturen wie bei klassischen Mafiafamilien ähneln Pyramiden, wohingegen die der Camorra von einer flacheren Hierarchie geprägt sind. Da die Morello-Familie nun durch die Inhaftierungen von Morello und Lupo geschwächt worden war, entwickelte sich ein Machtkampf zwischen der Familie und der neapolitanisch geprägten Camorra. Zu dieser Zeit wurde die Camorra von den Brooklyner Mafiosi Andrea Ricci, Alessandro Vollero und Pellegrino Morano angeführt. Vollero und Morano wollten ihre Geschäfte ausweiten und wandten sich an den sogenannten König von Little Italy, Giuse Gallucci, einen prominenten Camorrista-Geschäftsmann mit wichtigen politischen Verbindungen. Gallucci betrieb in den italienischen Vierteln von East Harlem, zu denen der Camorra der Zugang weitgehend verwehrt war, ein hochprofitables Lotteriegeschäft. Diese Zahlenwetten funktionierten im Grunde genommen wie Lotto. Die Mitspieler wetteten auf bestimmte Zahlen, die dann nach dem Zufallsprinzip gezogen wurden. Diese Wetten wurden in der Regel von den Fußsoldaten, Läufern angenommen, welche in den meist armen italienischen Vierteln oder in örtlichen zur Organisation gehörenden Geschäften, die als Buchmacherzentren fungierten, platziert wurden. Als im Jahr 1915 die Spannungen sukzessive zunahmen, wurde Giuse Gallucci von der Camorra ermordet. Man nahm an, dass das Geld für den Mord von Morano höchstpersönlich aufgebracht wurde. Erschwerend kam hinzu, dass Gallucci zu dieser Zeit mit der Morello-Familie verbündet gewesen war. In der Folge entstand eine massive Fehde zwischen den Morellos und den Camorra-Bossen um die Kontrolle über das Lotteriegeschäft des verstorbenen Gallucci. Anfangs verhielten sich die Mafia und die Camorra jedoch noch relativ friedlich zueinander. Joe DeMarco, ein langjähriger Feind der Morellos, hatte sich nämlich zu einem großen Ärgernis sowohl für die Mafia-Familie als auch für die Camorra bei der Ausweitung der Glücksspielgeschäfte entwickelt, da DeMarco einen Großteil der Glücksspielgeschäfte in Lower Manhattan unter seinen Fittichen hatte. Nachdem die Morellos einmal mehr beschlossen hatten, DeMarco auszuschalten, sie waren damit bereits mehrmals gescheitert, bestand das aktuelle Hauptproblem darin, dass DeMarco die meisten von Morellos Auftragskillern kannte und es daher schwierig sein würde, ihn auf dem falschen Fuß überraschen zu können. Bei einem Treffen mit Männern der Camorra auf Coney Island im Jahr 1916 planten die beiden Organisationen nun also einen Überraschungsangriff auf DeMarco. Joe Verrazzano, ein Associate der Morellos und ein eher unbeschriebenes Blatt für DeMarco selbst, wurde nun dazu ausgewählt, den Anschlag zu planen. Verrazzano sollte in eines von DeMarcos Etablissements gehen, dort zocken und einen Camorrista-Killer auf DeMarco aufmerksam machen, der ebenfalls undercover im Gebäude anwesend sein sollte. Der erste Anschlag auf DeMarco scheiterte jedoch. Hartnäckig planten die Beteiligten nun einen weiteren ähnlichen Anschlag. Als der zugewiesene Killer jedoch versehentlich die falsche Person erschoss, ermordete Verrazzano DeMarco selbst. Nun, da der gemeinsame Feind von Mafia und Camorra ausgeschaltet war, begannen beide Organisationen damit, gegeneinander zu intrigieren. Das Blutvergießen, das hierauf folgte, ging als Mafia-Camorra-Krieg in die Geschichte ein. Schließlich eskalierte die Fehde derart, dass der Überlieferung nach Mitglieder beider Gruppierungen davor zurückschreckten, in das Territorium der anderen vorzustoßen, weil jedem Beteiligten klar war, dass dies einem Todesurteil gleichgekommen wäre. Nach Monaten blutiger Kämpfe boten Gesandte der Camorra der Morello-Familie einen Waffenstillstand an. Ihr Ziel war jedoch keineswegs friedliche Natur, denn der aktuelle Morello-Boss Niccolò Morello, auch bekannt als Niccolò Terranova, und sein Leibwächter Charles Ubriaco wurden zu einem Treffen mit Murano und anderen Anführern der Camorra gelockt. Bei diesem Treffen im September 1916 wurden die beiden erschossen. Nach der Ermordung von Niccolò und Ubriaco folgten weitere Morde. Die Camorra verfolgte nun aggressiv die Mitglieder der Morello-Familie und konnte dabei auch mehrere von ihnen töten, darunter auch De Marcos Attentäter Joe Verrazano. Die Morellos selbst, darunter auch Giuseppes verbliebene Halbschwester, blieben jedoch stets im eigenen Territorium und damit außerhalb der Reichweite der Camorra-Killer. Die Camorrista agierten nun zunehmend dreister und gingen bei der Verfolgung der hochrangigen Morellos zunehmend rücksichtslos vor. Im Allgemeinen konnte die Camorra so vorgehen, da sie keine polizeilichen Maßnahmen fürchten musste, denn viele Polizisten, vor allem in Coney Island, standen auf der Gehaltsliste der Camorra. Mit ein paar Bestechungsgeldern konnten sie also dazu gebracht werden, wegzuschauen. Obendrein war die Omerta in dieser frühen Phase noch äußerst stark ausgeprägt, sodass die Camorra davon ausging, dass niemand, auch nicht auf der Seite der Morellos, jemals mit der Polizei kooperieren würde. Aufgrund dieser Bedingungen operierte die Camorra in der Zeit nach den Morden von 1916 scheinbar ungestraft. Zum Unglück für die Camorra wurde nun aber ein Mann aus den eigenen Reihen zu einem der ersten italoamerikanischen Kriminellen, der als Zeuge für die Strafverfolgung aussagte. Ein Jahr nach der Ermordung von Niccolò Morello entschloss sich Ralph the Barber Daniello, ein Camorrista, der an der Planung des Mordes an Niccolò beteiligt gewesen war, mit der Polizei zu kooperieren. Man nimmt an, dass er für die Aufdeckung der Aktivitäten der Camorra, ihre kriminellen Machenschaften wie auch für den Mord an Niccolò verantwortlich gewesen war. Seine Aussage gegen die Camorra-Killer führte zu einer ganzen Reihe von Verurteilungen von Camorrista und auch zu einem harten Durchgreifen gegen Korruption innerhalb der Polizei, da Daniello auch über die Gehaltslisten der Camorra ausgepackt hatte. Im Jahr 1918 wurden Murano und Vollero schließlich im Mordfall Niccolò Morello und Charles Ubriaco für schuldig befunden und erhielten jeweils 20 Jahre Gefängnisstrafe. Tony Paretti, ein weiterer am Mord an Niccolò Morello beteiligter Gangster und enger Partner von Murano, wurde für seine Tat zum Tode verurteilt und 1927 hingerichtet. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Murano auch nach seiner Inhaftierung die Zusammenarbeit mit der Polizei und die Beantwortung der Fragen der Staatsanwaltschaft zu Paretti verweigerte. Ein Jahr vor der Verhaftung von Murano und Vollero wurde Andrea Ricci, ein weiterer Camorra-Boss, ermordet. Man nimmt jedoch an, dass seine eigenen Männer den Anschlag verübt hatten, weil sie befürchteten, dass auch er als Zeuge aussagen würde. Nach Riccis Tod, den Inhaftierungen von Murano und Vollero und der Vielzahl von Anklagen gegen andere prominente Camorrista war die italoamerikanische Camorra arg geschwächt. So endete der Mafia-Camorra-Krieg auf ungewöhnliche Weise. Die Strafverfolgungsbehörden erledigten den Großteil der Arbeit und schalteten die Ziele der Morello-Familie aus, ohne dass die Familie selbst einen Finger rühren musste. Da die Mafia-Familie Morello so als klarer Sieger hervorgegangen war, konnte die Familie ihre Glücksspielgeschäfte in Manhattan nun ungestört ausweiten. Schließlich war ein erheblicher Störfaktor endlich verschwunden. Viele der verbliebenen Camorrista, von denen die meisten nun arbeitslos waren und keiner wirklichen kriminellen Struktur angehörten, zu der sie hätten zurückkehren können, schlossen sich schließlich den Morellos an. Jene Familie, die ihren ersten großen Krieg ohne richtigen Anführer erfolgreich überstanden hatte und nun durch die Ausschaltung der Camorra gestärkt hervorgegangen war, stand nun bereit, um die Unterwelt New Yorks zu dominieren. Die Weichen für das Jahr 1920, das für die Morello-Familie von entscheidender Bedeutung sein sollte, waren nun gestellt. Die Prohibition und der Castellammarese-Krieg. Nach Niccolos Ermordung hatte Giuseppes anderer Halbbruder Vincenzo die Kontrolle über die Familie übernommen. Ebenfalls gegen Ende des Mafia-Camorra-Krieges wurde der Morello-Capo Joe Masseria aus der Haft entlassen, zu der er 1913 wegen Einbruchs verurteilt worden war. Masseria baute fortan seine Macht innerhalb der Morello-Familie stetig aus. Doch Salvatore d'Aquila, ein Capo der Familie, der sich nach Morellos Verhaftung abgesetzt hatte, begann einen Machtkampf mit Masseria um die Vorherrschaft in New York City. Masseria war auch direkt mit einem von d'Aquilas Top-Leuten, Umberto Valenti, verfeindet. Diese hieraus resultierenden Konflikte entwickelten sich in den 20er Jahren zu einem regelrechten Mafiakrieg. Im Jahr 1920 kam es nun zu gleich zwei entscheidenden Ereignissen für die Morellos. Zum einen erklärte die Regierung der Vereinigten Staaten im Januar den Verkauf von Alkohol auf Bundesebene für illegal, wodurch ein neuer Markt für die Herstellung, den Verkauf und den Import von fortan illegalem Schnaps und Bier entstanden war. Das bot eine lukrative Gelegenheit für die von Natur aus opportunistisch agierenden Mafiafamilien, welche diese Chance natürlich sofort nutzten. In kürzester Zeit hatte die Mafia praktisch ein Monopol auf den Alkoholschmuggel und viele prominente Mafiosi wurden landesweit bekannt. Vor allem Al Capone und seine als The Outfit bekannte Organisation aus Chicago. Ebenfalls im Jahr 1920 wurde der Mafia-Boss Giuseppe Morello aus dem Gefängnis entlassen. Ursprünglich wollte er wieder eine wichtige Rolle innerhalb der Organisation einnehmen, doch sein Leben geriet sofort in Gefahr. Sal d'Aquila sorgte sich über die Konkurrenz, die Morello mit sich bringen könnte, und fürchtete gleichzeitig die Vergeltung für den Bruch mit der Familie, was ihn dazu veranlasste, den Mord an Morello zu befehlen. Um sein Überleben zu sichern, floh Morello zurück in seine Heimat Sizilien, wo er fortan in Angst vor d'Aquila lebte. Masseria wurde nun Morellos wichtigster Beschützer, als dieser auf Sizilien lebte, und blieb dem hochangesehenen Boss gegenüber loyal. Währenddessen braute sich auf der westlichen Seite des Atlantiks ein neuer Konflikt zusammen. Ab 1920 kam es zu einer Reihe von Vergeltungsschlägen zwischen Masseria und der Allianz aus d'Aquila und Valenti. Im Jahr 1922 hatte Valenti einen Anschlag auf Vincenzo Terranova, den derzeitigen Boss der Morello-Familie, angeordnet. Das Attentat verlief erfolgreich und auch weitere Morellos wurden nun ins Visier genommen, so dass Joe Masseria der neue offizielle Boss der Familie wurde. Masseria selbst war zwar auch Ziel der Anschlagsserie geworden, aber er überlebte. Tatsächlich entkam Masseria immer wieder knapp dem Tod und erwarb sich damit den Ruf, unsterblich zu sein. Masserias Ruf wuchs beständig weiter, während d'Aquila gleichzeitig immer weniger gefürchtet wurde. All die fehlgeschlagenen Attentatsversuche hatten d'Aquilas Ansehen einen schweren Schlag versetzt und im August 1922 sollte es schließlich noch schlimmer kommen. Nur wenige Tage nach einem weiteren fehlgeschlagenen Attentat auf Masseria, nachdem d'Aquila auch in der Fehde allgemein keine Fortschritte gemacht hatte und es ihm weder gelungen war, Giuseppe Morello noch Masseria zu beseitigen, wurde sein Verbündeter Valenti ermordet. Diese Ereignisse zusammengenommen hatten d'Aquilas Chancen, aus diesem Krieg als Sieger hervorzugehen, endgültig ruiniert. Die Morellos, angeführt von Joe Masseria, waren als klare Sieger hervorgegangen. Da d'Aquila nun deutlich geschwächt war und die Morellos stärker denn je erschienen, fühlte sich der Gründer der Familie sicher genug, um aus seinem sizilianischen Versteck nach New York City zurückzukehren. Doch Morello hatte offenbar gespürt, dass seine Zeit an der Spitze der Gangsterfamilie abgelaufen war. Giuseppe Morello hatte verstanden, dass Masseria nun der unumstrittene Boss seiner Familie geworden war und fügte sich in seine neue Position als Consigliere Masserias ein. Gemeinsam konnten beide nun jahrelang unter der amerikanischen Prohibition die Geschäfte vorantreiben. Salvatore d'Aquila wurde schließlich 1928 erschossen, wodurch er als Konkurrent endgültig ausgeschieden war. Mitte der 20er Jahre bauten Masseria und Morello ihre Geschäfte nun immer weiter aus, darunter das Kreditgeschäft und das Glücksspiel, aber auch den unglaublich lukrativen Markt für geschmuggelten Schnaps. Um die Reihen der Familie zu verstärken, rekrutierte Masseria weitere Mafiosi, die später zu prominenten Persönlichkeiten in der Geschichte der Mafia heranwachsen sollten. Zu den wichtigsten dieser Männer gehörten Frank Costello, Lucky Luciano und auch der spätere Namensgeber der Familie, Vito Genovese. Jeder dieser Männer sollte später einmal an der Spitze der Organisation stehen. Die 20er Jahre waren für die Morellos eine wahre Blütezeit, doch obgleich der Mafia-Camorra-Krieg noch in frischer Erinnerung gewesen war, bahnte sich ein ganz neuer Konflikt an. Einige Zeit nach seiner Verhaftung durch den verstorbenen NYPD-Leutnant Joe Petrosino war der Mafioso Vito Cacciofero in seine sizilianische Heimat zurückgekehrt, wo er angeblich auch an der Ermordung von Petrosino während dessen italienischer Ermittlungen beteiligt gewesen war. In der alten Heimat war Cacciofero Erfolg vergönnt, so wurde er zu einem mächtigen Boss im Gebiet von Castellammare del Golfo, einer kleinen Küstenstadt in der Provinz Trapani. Nachdem sein früherer Versuch, in die italo-amerikanische Mafia einzudringen, gescheitert war, beschloss er, es noch einmal zu versuchen. Irgendwann in den 20er Jahren entsandte Cacciofero einen seiner besten Männer, Salvatore Maranzano, um die amerikanische Konkurrenz auszuschalten und auch die Kontrolle über die Geschäfte auf der anderen Seite des Atlantiks übernehmen zu können. Nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten übernahm Maranzano schnell die Kontrolle über die Castellammarese-Fraktion in New York City, zu der auch die prominenten Gangster Joe Profaci, Joe Aiello und der junge Giuseppe Bonanno, auch bekannt als Joe Bananas, gehörten. Maranzanos Organisation war in zwei wichtige illegale Geschäfte verwickelt. Das erste und profitabelste war der Alkoholschmuggel, der auch die Produktion und den Vertrieb umfasste. Bonanno war damals direkt für den Schutz des geschmuggelten Alkohols auf dem Transportweg verantwortlich. Die Herstellung gefälschter Dokumente für illegale italienische Einwanderer war sein zweiter Geschäftszweig. Da viele der illegalen Einwanderer Italiener waren, die Maranzano anwerben wollte, um seine Reihen zu verstärken, war dieser Geschäftszweig besonders wichtig. Dies war allerdings auch das erste Geschäft, das Maranzano mit dem Boss der Morello-Familie, Joe Masseria, in Konflikt brachte. Bevor es zu offenen Feindseligkeiten kam, war es um 1928 bereits zu Streitigkeiten über gestohlene Schnapsladungen gekommen, welche die Spannungen zwischen der amerikanisierten Mafiaprägung, die viele von Masserias Männern vertraten, und der neu hinzugekommenen sizilianischen Castellammarese-Organisation alter Schule verschärften. Etwa zur gleichen Zeit, als Masseria rekrutierte, um sich auf einen Krieg vorzubereiten, unternahm auch Maranzano vergleichbare Schritte. Er versuchte, Charles Luciano zu umwerben, aber Luciano war von der herablassenden Art Maranzanos und der alten Schule, die er vertrat, generell abgeschreckt. Luciano nahm vor allem Anstoß an der Abneigung Maranzanos und anderer Sizilianer gegen die Zusammenarbeit mit Nicht-Italienern. Maranzano hatte sich über Lucianos jüdische Verbindungen lustig gemacht, was offensichtlich nicht gut angekommen war. Luciano lehnte Maranzanos Angebote folglich ab und schloss sich stattdessen mit Masseria zusammen, da er spürte, dass ein Krieg bevorstand. Lucianos Loyalität war jedoch alles andere als garantiert, denn auch er schmiedete Pläne. Im Jahr 1930 entwickelte sich der Zwist zu einem ausgewachsenen Krieg weiter, der allgemein als Castellammarese-Krieg bezeichnet wird. Es war Masseria gewesen, der die gewaltsamen Feindseligkeiten eskaliert hatte, indem er einen Anschlag auf einen in Detroit ansässigen Castellammarese-Gangster namens Gaspar Milazzo angeordnet hatte. Masseria verriet darüber auch seinen Verbündeten Gaetano Reina, dessen Verbündete sich daraufhin Maranzano anschlossen, um ihrerseits Rache zu nehmen. Maranzano startete nun auch Angriffe gegen Masserias Fraktion. Einer der ersten Verluste auf Masserias Seite war gleich ein gewaltig großer. Giuseppe Morello, der legendäre Mafioso, Gründer der Morello-Familie und Consigliere von Masseria, wurde im Sommer 1930 von Maranzanos Killern in seinem Büro in Harlem erschossen. Monate später beauftragte Masseria den Mord an einem Verbündeten Maranzanos, diesmal an Joe Aiello aus Chicago. Milazzo und Aiello waren Mitglieder der einflussreichen italo-amerikanischen Organisation Unione Siciliana gewesen, mit der Masseria schon früh kooperiert hatte. Nach dem Anschlag auf Aiello schlug Maranzano nun mit rücksichtsloser Intensität zurück. Das war möglich geworden, weil Maranzanos Crew bereits viel besser organisiert war als die von Masseria, obwohl viele Castellammarese noch relativ neu im Land und in der amerikanischen Mafia waren. Maranzanos etablierte Verbindungen in Sizilien haben dies sicherlich begünstigt, ebenso wie die Verbindung nach Castellammare, die Maranzano in anderen Städten wie Chicago, Detroit und Philadelphia Unterstützung ermöglichte. Nun wurden mehrere Anschläge auf wichtige Masseria-Gangster verübt, gefolgt von Überläufern von Masserias hin zu Maranzanos Crew. Der Verrat dieser Überläufer erfolgte nicht überraschend, da viele von Masserias Männern angeblich schon vor Kriegsbeginn Zweifel daran geäußert hatten, ob der Oldtimer Masseria der richtige Mann gewesen war, um die Familie in die 30er Jahre führen zu können. Nachdem nun ein Großteil von Masserias Führungsstruktur zerschlagen worden war, verfügte er kaum noch über Möglichkeiten, um zurückzuschlagen, und wirkte zunehmend verwundbarer. Einige von Masserias Männern, die noch immer nicht aufgegeben hatten, suchten jetzt nach einem Weg, um den zerstörerischen Krieg zu beenden. Luciano, der von Anfang an ein Komplott geschmiedet hatte, sah mit Hilfe von Vito Genovese nun seine Chance gekommen. Luciano und Genovese hatten sich mit Maranzano in Verbindung gesetzt, um zu sehen, welche Art von Deal ausgehandelt werden konnte. Luciano war eindeutig auf eine Führungsposition aus und dazu gewillt, Masseria zu verraten, um die Kontrolle über dessen Organisation zu erlangen. Ihm war aber auch klar, dass es kaum noch eine Crew zu übernehmen geben würde, falls der Krieg noch länger andauern würde. Also stimmte Luciano zu, einen Anschlag auf Masseria zu organisieren. Im Gegenzug erklärte sich Maranzano bereit, den Krieg und das Blutvergießen offiziell zu beenden und Luciano die Leitung von Masserias Crew zu übertragen, die Maranzano unterstellt sein würde. Bevor Luciano aber seinen Zug machen konnte, bekam Masseria von diesem Plan offenbar Wind und ordnete seinerseits einen Anschlag auf Luciano an, während er gleichzeitig vorgab, von nichts zu wissen. Einer von Masserias eigenen Männern, Joey Adonis, warnte Luciano jedoch vor dem Komplott, sodass Luciano in der Lage war, schneller als Masseria handeln zu können. Ohne zu wissen, dass Adonis, also genau jener Mann, den er selbst mit Lucianos Tötung beauftragt hatte, ihn verraten und sich mit Luciano verbündet hatte, stimmte Masseria 1931 einem Treffen in einem Restaurant auf Coney Island zu. Bei diesem Treffen wurde Masseria während eines Kartenspiels von einigen seiner treuesten Verbündeten erschossen. Unter ihnen hatte sich auch Vito Genovese befunden. Nachdem Masseria nun ausgeschaltet worden war und Luciano seinen Teil der Abmachung erfüllt hatte, beendete Maranzano offiziell den Castellammarese-Krieg und setzte dem Blutvergießen ein Ende, zumindest für eine gewisse Zeit. Maranzano gab Luciano darüber hinaus seinen Segen, die ehemalige Familie Morello zu übernehmen, die bald darauf offiziell als Luciano-Familie bekannt werden sollte. In Anerkennung der Macht Maranzanos, der sich bald darauf zum neuen Boss der Bosse erklärte, wurde Luciano zu einem seiner hochrangigen Leutnants. Luciano hatte seine Freunde darüber nicht vergessen. Vito Genovese, Frank Costello, Joey Adonis und auch Lucianos enger jüdischer Partner Baxi Siegel konnten allesamt vom Aufstieg Lucky Lucianos profitieren, der nun auf dem vorläufigen Gipfel seiner Macht angelangt war. Lucianos Intrigen waren jedoch noch nicht zu Ende.